The Preachers mit Somebody's Talking, die Band aus Sydney, ist schon seit 5 Jahren unterwegs, hat schon diverse Vorschusslorbeeren bekommen von der Printpresse für 1-2 Singles, die sie veröffentlicht haben, und sind so die Band to watch, the next big thing sozusagen. 5 Jahre haben sie gebraucht für ihr Debütalbum mit dem Titel Blue Planet Eyes, The Preachers aus Australien. Das Ganze eigentlich ziemlich glatt und durchproduziert, wenn ihr mich fragt. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch mit Noel Gallagher's High Flying Birds. Dann gibt es Jenny Wilson, Black Yaya, The Wave Pictures. Und hier kommen Dutch Uncles. Could you be more sure about it? Like I fell from the sky, but did I break the law grounded as I melt that emotion? 'Cause I'm coming up short, devotion to your tempo. 'Cause I know it's going to lie down the day that I worked so hard on a notion. Thank you. Ganz zum Schluss durfte die Streicher nochmal ran hier bei Baby Making, ein Song von den Dutch Uncles. Die Band aus Manchester gibt es inzwischen auch schon seit 6 Jahren und sie haben sich wirklich so als eine der besten Art-Pop-Bands Englands etabliert inzwischen. Wenn ich da so mal überlege, wen es noch so geben könnte. Klar, Field Music und alle Nebenprojekte von Field Music, vielleicht noch ein bisschen die Wild Beasts, aber dann war es das auch schon. Und ich muss wirklich sagen, also wenn man mal das Erbe von Andy Partridge und XTC und sowas betrachtet, Dutch Uncles sind auf jeden Fall ganz, ganz vorne in der Reihenfolge, was das betrifft. Das neueste Album heißt Oh Shudder von den Dutch Uncles und ja, eben Baby Making. Hier kommt noch ein weiterer Song, Upsilon. The notion of a pile against my leaking spill, innocent. My innocent. Forever denied. waren die Dutch Uncles mit Upsilon, ein Song vom neuesten Album Oh Shudder. Dutch Uncles haben nichts mit Holland zu tun, sondern, na klar, die kommt aus Manchester, diese Band. Und aus Manchester kamen damals auch Oasis, die Band in den 90er Jahren wirklich viele gute Platten veröffentlicht hat und auch Millionen davon verkauft hat. 50 an der Zahl sollen es sein. Und ja, Oasis sind Geschichte seit 2009, aber es gibt ja diverse Nachfolgeprojekte. Die beiden Brüder, Liam Gallagher, der macht mit BDI weiter und Noel Gallagher mit Noel Gallagher's High Flying Birds. Ich weiß nicht, wer von den beiden der Böse, welcher der Gute ist. Ich glaube, da gibt es schon so ein bisschen so dieses Schwarz-Weiß-Denken oder zumindest bei den Fans. Ich habe mich da nie so richtig drum gekümmert und für interessiert. Auf jeden Fall der eine von den Noel Gallaghers mit seiner Band Noel Gallaghers High Flying Birds hat jetzt mit Chasing Yesterday eine neue Platte am Start. Und die klingt natürlich wie Oasis so klingen würden, wenn sie immer noch Musik machen würden. Chasing Yesterday, vielleicht auch ein bisschen das Nachjagen nach den alten Sounds, nach den alten Zeiten und vielleicht nicht mehr so diesen Stadionrock machen zu wollen. Ich glaube es zwar nicht ehrlich, aber vielleicht soll das ja ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall sein für die Fans. The Dying of the Light hören wir hier von Noel Gallagher's High Flying Birds. Das war Noel Gallagher mit seinen High Flying Birds. The Dying of the Light. Der Song hätte auch vom Oasis-Album Definitely Maybe sein können. Der Sound wirklich schon ein bisschen wie damals, als die Band noch so richtig erfolgreich war. Und ich schätze mal, auf England geht dieses Album auch ganz steil auf die vorderen Plätze. Eine Dame, die auch nicht aus ihrer Haut rauskommt, das ist Jenny Wilson. Die Dame kommt aus Stockholm und macht schon ziemlich lange Musik. Demand the Impossible ist ihr neuestes Album. Hier ihr Song Restless Wind. Restless Wind, das war Jenny Wilson, der Song von ihrem Album Demand, The Impossible, das neueste Werk der Sängerin, Künstlerin aus dem schwedischen Stockholm. Jenny Wilson hat angefangen Musik zu machen, weiß ich gar nicht genau wann, aber auf jeden Fall eine Band gegründet, 97 dann, First Floor Power, die damals schon ziemlich spannend waren. Und dann 2005 gab es ihr Solo-Debüt mit dem Album Love and Youth, eine ganz, ganz tolle, großartige Platte. Und ich finde, sie hat sich musikalisch gar nicht so groß weiterentwickelt, was auf jeden Fall positiv gemeint sein soll, weil sie tolle Musik macht und ihren ganz eigenen Stil entwickelt hat. Für mich klingt sie wie so eine, mit ihrem Elektropop, wie so eine moderne Version von Joyce Sims. Die hat in den 80ern tolle Musik gemacht und Jenny Wilson für mich die Verkörperung von der Dame damals. Sie hatte in der Zwischenzeit ein paar neue Alben veröffentlicht, zwei Kinder bekommen, hat auch eine Krebserkrankung gehabt, die sie hoffentlich erfolgreich besiegt hat. Und die neue Platte ist auf jeden Fall gut geworden und man muss sich die ein paar Mal anhören, um da reinzukommen, aber dann ist es wirklich Jenny Wilson herself, die man hier raushören kann. Noch ein weiterer Song von ihr, The Future. fingers great fruit, lift blood off the deepest thread. Take your polka dot shorts, take your peppermint tongue, climb out of my head. The sky above us was heavy with crows. We were goose flesh from our heads down to our toes. And the air had salt in it, and so did our voices. We played around with the usual choices. The fire alarm, the fire alarm. Halfway between the church and where the rainbow ends, I don't remember the last time I saw my friends. The wind blew half the city into my eye, into my eye, into my eye, into my eye, into my eye, into my eye, into my eye. The fire alarm, the fire alarm, the fire alarm went off again. Sunday Service und gerade eben, das waren The Wave Pictures, eine Band aus England, aus Wim's World kommen die, ich weiß gar nicht genau, wo das liegt. Die sind zu dritt, David Tattersall, Francis Rodchicky und Johnny Helm heißt er. Die drei haben eine neue, tolle Platte veröffentlicht, Great Big Flamingo, Burning Moon heißt diese und die ist ihr Album der Woche beim Sunday Service. Ich finde die Wave Pictures eigentlich schon seit längerer Zeit richtig gut, muss ich sagen, haben immer hier und da gute Platten gemacht. Die letzte fand ich ein bisschen langweilig, aber vielleicht auch, weil ich sie ein bisschen überhört habe. City Forgiveness hieß sie, war auch ein Doppelalbum, vielleicht auch ein bisschen zu viel dann drauf auf diesem Album, aber von den, weiß ich gar nicht, 10, 12, 13 Alben, die sie gemacht haben, ist die Hälfte bestimmt richtig gut und auch die neue gehört dazu. Sie wurde produziert von Wild Billy Childish, ganz, ganz alter Held der englischen Musikszene und beim nächsten Song, da ist auch mit zu hören an den Vocals und an der Gitarre, eben gerade hörten wir Fire Alarm und hier kommen We Fell Asleep in the Blue Tent, The Wave Pictures. Fell asleep in the blue tent in the living room. I could hear music rising up from the street, and I held one of your perfect ankles in my hand. Grasshoppers creaking in the summer night, moths all dancing underneath the street light, kids drinking cider in the shadows. Now you wake up with ash in your shoes. I was waiting to hear from you. Paracetamol, pineapple juice, and that first cigarette. We sat way up front of the bus, near the driver in the blazing sun. We swayed between barrels of beer in the cellar in the summer. We danced in the gravel that snaked up to your parents' place. I saw your handwriting written on everything, and I liked it. Now you wake up with ash in your shoes. I was waiting to hear from you. Paracetamol, pineapple juice, and that first cigarette. You kept turning me inside out like a Rubik's Cube until you set me straight. My picture looked good, sellotaped to your mirror, and I wanted to know everything you knew. We fell asleep in the blue tent in the living room. I could hear music rising up from the street. It was a humid evening, but your neighbors were not screaming at each other for once. Now you wake up with ash in your shoes. I was waiting to hear from you. Paracetamol, pineapple juice, and that first cigarette. And the bar band drummer whispers. Summer swept across the floorboards, followed by her autumn sisters. Das waren The Wave Pictures, We Fell Asleep in the Blue Tent. Ja, das blaue Zelt haben sie im Wohnzimmer aufgestellt. Charmant gemacht das Ganze. The Wave Pictures hier vom neuesten Album Great Big Flamingo Burning Moon, produziert von Billy Childish. Billy Childish ist so ein 1000-Sasser, so ein Englischer, geboren 59, also schon eine ganze Stange Jahre auf der Reihe hat er. Und ja, nicht nur Musiker, er ist auch ja, generell Künstler. Er malt ganz viel und er hat Filme gemacht. Und vor allen Dingen hat er bei Millionen Bands mitgespielt, ungefähr 1 Million Platten veröffentlicht. Es ging los in den 70ern mit Bands wie The Pop Rivets, The Milkshakes. Dann, wer war noch dabei? Dann ging es irgendwann los mit den Mighty Caesars. Dann bekannter vielleicht auch seine Bands Wild Billy Childish, The Headcoats, The Headcoatees. Er hat zusammengearbeitet mit Holly Golightly und aus der ganzen Ecke kommt das Musikalische von ihm. Und er hat The Wave Pictures produziert, das heißt, er hat die Songs mitgeschrieben, hat sie mit aufgenommen und vor allen Dingen wurde es auf seinem alten Equipment eingespielt. Das waren also Gitarren, die aussahen wie irgendwelche, weiß ich nicht, Rocket-shaped, würde man das übersetzen. Rocket, also so ein bisschen wie Rocket ist das deutsche Wort, ja, ein Raketenstil. Das Drumkit aus den 60ern, die Amps, die Verstärker aus den 60ern. Und man hört schon ein bisschen raus, dass es wirklich ein bisschen oldschool klingt. Und klar, Billy Childish, wenn er seine Finger hier im Spiel hat, dann muss das was Tolles werden. Und die Platte ist wirklich richtig gut geworden. The Wave Pictures mit Great Big Flamingo, Burning Moon, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Weiterer Song von ihnen heißt Pea Green Coat. It cost me £3,000 and I've had enough. Everybody in the station wore black. Everybody in the station wore black. why. You cost me 3,000 pounds, and that ain't nice. Everybody in the station wore black. Everybody in the station wore black. Everybody in the station wore black. And then there was you in your pea green coat. Black book. Pea Green Coat, das waren The Wave Pictures und hier kommt zusammen, was zusammen gehört. Billy Childish als Produzent und The Wave Pictures als Band auf dem neuesten Album Great Big Flamingo Burning Moon. Das ganze Platte der Woche beim Sunday Service hat sich auch mir auf der Homepage wie gewohnt unter sundayservice.de. Und ja, früher waren für mich immer The Wave Pictures die englische Version von Jonathan Richman. Das passt bei dem neuesten Album auch immer noch wie die Faust aufs Auge. Die Band hat mit vielen, vielen anderen Leuten zusammengearbeitet. Man könnte zitieren, Darren Heyman zum Beispiel von Hefner oder auch Daniel Johnson, da waren sie Backing Band auf seinen Konzerten. Sie kennen sich aus Teenagerjahren, 98 gegründet, und auch Herman Dune waren mal so ein bisschen oder sind eigentlich immer noch Artverwandte von The Wave Pictures, haben oft zusammen gespielt, sich Instrumente ausgeliehen und die Bühne geteilt. Und Herman Dune, der eine von denen, und zwar David Iva Herman Dune, hat jetzt auch ein neues Projekt, und zwar Black Yaya. Der erscheint auch diese Woche, das neueste Album. Hier kommt der Song Watchman. Watchman fighting in the mirror. Did you really get your kick here? I read your letter and the pain was sincere. Watchman, there's blood in your tears. Watchman fighting in the mirror. Did you really get your kick here? I read your letter and the pain was sincere. Watchmen, there's blood in your tears. You had your reasons to carry a gun. You had been ready since the night had begun. In the sizzling cold, the river was frozen. You were one decent man, and they were a dozen. Watchmen fighting in the mirror. Did you really get your kick here? I read your letter and the pain was sincere. Watchmen, there's blood in your tears. You had no need for federal justice. You had your agenda, it was bigger than this. In the heart of the night, the victim is calling. In the heart of the night, the culprit has fallen. Watchmen fighting in the mirror. Did you really get your kick here? I read your letter and the pain was sincere. Watchmen, there's blood in your tears. Told you let bygones be gone. The priest who told you hear my sermon. The jury that found you, they let you down. And the judge who sentenced you, he let you down. The reporter that told you let bygones be gone. The priest who told you hear my sermon. The jury that found you, they let you down. And the judge who sentenced you, he let you down. Watchmen fighting in the mirror. Did you really get your kick here? I read your letter and the pain was sincere. Watchmen, there's blood in your tears. Watchmen fighting in the mirror. Did you really get your kick here? I read your letter and the pain was sincere. Watchmen, there's blood in your tears. Watchmen, there's blood in your tears. tears. Watchmen, there's blood in your tears. Watchmen, there's blood in your tears. Watchmen, there's blood in your tears. Das war der Song Watchmen von Black Yaya und wie gesagt Herman Dune alias mit richtigen Namen, na, David Eva Herman Dune mit ganzem Namen, hat früher eigentlich auch so ganz klassischen Lo-Fi-Pop gemacht, sehr schrammelig, sehr Jonathan Richman-like. Das hat er jetzt mit Black Yaya so ein bisschen abgelegt und so ein bisschen mehr Pop in seine Songs reingepackt und auch das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Platte hier geworden. Black Yaya heißt dieses Werk, das Debütalbum unter diesem Namen. Warum man andauernd neue Projekte haben muss mit neuen Namen, das ist total verwirrend, sogar ich komme da durcheinander. Was sollt ihr davon denken und davon halten? Das ist ja natürlich noch, sag ich mal, als jemand, der die Band nicht kennt und Hintergrund hat, noch schlimmer, glaube ich fast. Aber vielleicht auch gar nicht. Vielleicht ist es noch viel einfacher. Egal, ich habe noch einen Song für euch von Black Yaya und der heißt Vigilant. City, I wish you were here, but you're not, it's a pity. I'm drinking watered down beer. Vigilante, how am I gonna wait until you stop hiding and come riding? Vigilante. Flat. Do you stare at the window? Are you building a shack out of town in the meadow? Vigilante, you ran away and you can't say what defeated you. Merciless rack, your righteous homicide. It's like a scar on my neck and a thorn in my side. Vigilante, this is not what you wanted to let go of crime. Well, here comes the time. Vigilante. put your sunglasses on, aerodynamic woman. Put your wings back on, aerodynamic woman. 'Cause I'm just here to burn your feathers. Don't fly so high, give it a try. Put your wings back on, aerodynamic woman. 'Cause I'm just here to burn your feathers. Wish like me goes love like a ghost. Company. Back in 1963, I got Marilyn Monroe on the telephone. Put your sunglasses on, aerodynamic woman. Put your wings back on, aerodynamic woman. 'Cause I'm just here to burn your feathers. Das waren Art Lou, Bubble and the Dead Animal Gang. Noch so eine Kombo, die in diesen Lo-Fi-Pop-Kontext ganz gut reinpasst. Fünf Menschen aus der Schweiz, die ihre Songs gerne in der Küche aufnehmen und deshalb das Ganze auch Kitchen Folk nennen. Art Lou, Bubble and the Dead Animal Gang haben gerade eben ihr Debütalbum veröffentlicht, selbst betitelt, und davon hörten wir Aerodynamic Woman. Auch wirklich wundervolle gemachte Platte hier. Also der Frühjahr, der musikalische, der ist gerade so richtig am Durchstarten. Dan Deacon als nächstes, der Künstler aus Amerika, veröffentlicht seine dritte Platte Gliss River betitelt. Ziemlich sperriges Werk, muss ich sagen. Hier kommt er mit When I Was Done Dying. With their mouths grinning wildly, expressing mind as they they stripped the room of me, being flanked on each side. I felt no need to fear them, no reason to hide. So I reached up to touch, but they faded too soon. Yet their mouths still remained and stacked up towards the moon. How that ladder of mouth waved so soft in the night, and I looked up in awe at that beautiful sight. And I dreamt about climbing into the night sky. Dan Deacon erinnert hier so ein bisschen an Animal Collective, When I Was Done Dying, der Song von seinem neuen Album Gliss River. Das war's mit dem Sunday Service für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Zum Schluss gibt's einen Song, einen Track von zwei Brüdern, die heißen Champion mit Nachnamen, also nennen sich natürlich Champs als Abkürzung. Und ja, die beiden heißen Michael und David, kommen von Isle of Wight und veröffentlichen die Tage mit Vamala oder Vermaila wahrscheinlich ihr neuestes Album. Und hier kommt ihr Song Forever Be Upstanding at the Door. I can be your dust at the door, the eastern city rust growing more and more and more. New York is easier these days. The trouble is, the trouble is, the trouble always stays. So I'll become a wanderer, sleep on night floors, and I will be upstanding at the door. And I will be endeavoring, and ever I will be, forever be upstanding at the door. You only look alive through the mist. Time is ticking firmly on my wrist as I ride by. Oh, what a lonely night to exist. The New York City sun has its heaven in the sky. So I'll become a wanderer, sleep on night floors, and I will be upstanding at the door. And I will be endeavoring, and ever I will be, forever be upstanding at the door. you pass me delicately by. Trouble will indefinitely, definitely die, for now I see an ocean in your eye. Trouble in the ocean causes trouble in the sky, so I'll become a wanderer, sleep on iron floors, and I will be up standing at the door. And I will be endeavoring, and ever I will be, forever be up standing at the door.